Das Schiff Esperanza. Hörspiel von Fred von Hörschelmann. Regie Fritz Schröder-Jahn. Name? Axel Grove. Sie suchen eine Heuer als Leichtmatrose. Sie sind doch als Halter gefahren. Ja, auf der Batavia. Können Sie 3 Wochen warten? Das ist aber lange. Können Sie auf die Aurora gehen? Belgisches Schiff, Ricardo auf Dock als Halter. 3 Wochen. Oder eigentlich als Aschenmann. Ich würde Ihnen raten, auf die Aurora zu warten. Sonst ist da nämlich nichts für Sie. Allenfalls die Esperanza. Spanien? Panama. Oh je. Und dafür geht ihr heute Nacht in See. Stück gut nach Wilmington, USA. Sucht einen Leichtmatrosen. Sofort. Oh, das ist mein Schiff. Panama. Egal. Hier unterschreiben. Aber an jeder Stelle. Geben Sie. Würde ich auf die Aurora warten. Esperanza, Kapitän Grove. Was? Kapitän Grove. Das ist mein Name. Kennen Sie Kapitän Grove? Verwandter von Ihnen? Was sagen Sie? Ob Sie mit dem Kapitän verwandt sind? Wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, aber möglich wäre es schon. Es gab einen Korvettenkapitän Grove, das war mein Vater. Ich habe seit 13 Jahren nichts von ihm gehört. Erst kam der Krieg, dann ging alles bei uns kaputt. 13 Jahre. Ich habe immer gedacht, der lebt nicht mehr. Es gibt viele Leute, die Grove heißen. Aber merkwürdig ist es. Übrigens, was Sie vorhin von der Esperanza gesagt haben. Ja, was sagten Sie doch? Nichts, jedenfalls nichts Nachteiliges. Ein altes Schiff, sehr alt sogar und etwas verbaut. Hat schon einen krummen Rücken bekommen. Wissen Sie, wenn über so ein Schiff die Jahre hinweggestrichen sind und die Stürme, das ist wie bei einer Katze. Die macht auch einen krummen Buckel, wenn man ihr über den Rücken streicht. Bei einem Schiff sieht das vielleicht etwas komisch aus, zugegeben. Also wenn es wirklich mein Vater ist, der die Esperanza fährt, dann ist er ein prima Schiff. Natürlich. Ich gehe gleich hin, dann werde ich ja sehen. Die Esperanza ladet noch, der Kapitän ist nicht an Bord. Es genügt, wenn Sie abends hingehen. Gut, am Abend also. Dann werde ich vorher noch was essen. Ja, Herr. Zahlen. Sofort. Eine Suppe, einmal Buletten. Danke sehr. Was ich noch sagen wollte, wenn Sie jeden Tag bei mir essen würden, wäre es billiger. Ich bleibe nicht länger. Morgen früh bin ich auf See. Na dann. Ich habe endlich eine Heuer auf der Esperanza und morgen bin ich längst wie, über alle Berge. Wie, sagten Sie? Was für ein Schiff? Esperanza. Ah, na dann, gute Reise. Kennen Sie das Schiff? Wieso? Nein, nie gehört. Und die fährt also heute Nacht? Oder kennen Sie zufällig den Kapitän? Grove heißt er. Nein, auch nicht. Ach, Kapitäne kommen nicht zu mir. Matrosen kommen, aber auch meist erst gegen Abend. Dann ist bei mir Betrieb. Aber dann sind Sie ja schon fort, was? Heute Nacht hatten Sie. Heute Nacht, ja. Na, gute Reise nochmals. Irgendwo klopft es hier. Das scheint von oben zu kommen. Nur ein Gast will seinen Kaffee. Ja, gute Reise. Und wenn Sie wieder mal hier sind... Hören Sie mal, Sie, Herr... Oh Gott, was ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie dürfen nicht so klopfen. Ich will die Zeitung. Wozu? Es steht längst nichts mehr drin über Ihre Sache. Was wissen Sie von meiner Sache? Nichts. Nur, dass es eine ganz kleine, gewöhnliche Sache gewesen ist. Wäre es nämlich eine große Sache gewesen, würde ich es wissen. Sie können mir trotzdem die Zeitung bringen. 10 Tage lang habe ich nichts anderes gemacht, als dass ich hier in diesem Zimmer auf und ab gegangen bin, um die braunen Butterblumen an der Tapete zu zählen. Ich habe was für Sie. So? Eben erfahren. Was? Heute Nacht fährt Ihr Schiff. Bestimmt. So gegen 10 bringe ich Sie zur alten Mole. Da sind noch ein paar andere. Von dort werden Sie dann aufs Schiff gebracht. Was für ein Schiff? Sie steigen nachts an Bord, Sie bleiben 14 Tage unter Deck, Sie werden nachts an Land gebracht, da brauchen Sie nicht zu wissen, wie das Schiff heißt. Alles nachts, alles im Dunkeln. Ja, das ist nun mal so. Und wenn Sie angekommen sind, dann schicken Sie mir eine Ansichtskarte von der Freiheitsstatue. Aber Sie werden es vergessen. Wenn Ihnen daran gelegen ist, warum soll ich es vergessen? Ich habe schon mehreren zur Überfahrt verholfen. Alle haben mir versprochen zu schreiben, aber wenn Sie erst drüben sind, denken Sie nicht mehr dran. Nicht einer. Hallo! Halt! Halt! Halt! Mensch! Wenn wir nicht aufpassen, das sind doch Waldfässer! Keine Ziegelsteine! Hallo! Was wollen Sie ist denn? Das die Esperanza? Können Sie mich lesen? Steht ihr da? Was wollen Sie? Ist Kapitän Grove nein. An Bord? Wann wird er denn kommen? Kurz, bevor wir loswerfen! Und wann ist das? Wollen Sie hier was abgeben oder was wollen Sie? Ich habe für die Esperanza angemustert. Was? Sie? Das Heuerbüro schickt mich. Ach so. Oh, warum sagen Sie das nicht gleich? Kommen Sie rauf! Woher? Aus dem Krankenhaus. Ich hatte einen gebrochenen Arm. Aber jetzt sind Sie gesund? Ja. Abgemustert vom holländischen Tanker Petra. Leichtmatrose? Ja. Also gehen Sie nach vorne ins Quartier, der Maat sagt Ihnen alles weiter. Ich bin Bengtsen, der erste Steuermann. Herr Bengtsen, ich wollte Sie nur noch etwas fragen. Die Esperanza fährt doch unter Kapitän Grove. Was haben Sie immer mit dem Kapitän? Ich sagte Ihnen schon, der Kapitän ist nicht an Bord. Ich heiße Axel Grove. Sind Sie etwa verwandt mit dem Kapitän? Ja, möglicherweise, es könnte sein. Ich habe meinen Vater seit 13 Jahren nicht gesehen. Er war damals Marineoffizier. Ihren Vater, sagen Sie? Ja. Das kann nicht stimmen. Kapitän Grove hat überhaupt keine Angehörigen. Wissen Sie das genau? Ganz genau. Und jetzt gehen Sie und fragen Sie nach dem Maat Krucher. Oder... Ja. Moment mal. Ja? Dann sind Sie also nur deswegen zu uns gekommen, weil der Kapitän der Esperanza Grove heißt. Ich las den Namen auf dem Schein. Sonst hätten Sie auf einem anderen Schiff angeheuert. Auf der Aurora vielleicht. Nur, die liegt ja noch 3 Wochen auf Dock. Aber jetzt, wo Sie wissen, dass der Kapitän nichts mit Ihnen zu tun hat, haben Sie eigentlich gar keinen Grund mehr, auf der Esperanza zu bleiben, hm? Wenn ich Ihnen einen Abschlag zahle für die 3 Wochen, dann können Sie auf die Aurora warten. Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Bengtsen. Was sagten Sie eben? Nichts Besonderes. Ist ja auch Unsinn. Sie können bleiben und wenn Sie morgen den Kapitän gesehen haben, dann werden Sie sich selbst überzeugen. Sie haben sich unnütze Hoffnungen gemacht. Grucher! Herr Bengtsen! Nehmen Sie den Neuen mit nach vorn! Los, los, ihr da! Macht doch zu! Beeilt euch! Sie sind ein Neuer? Wann kommt der Kapitän an Bord? Überhaupt nicht. Was heißt das? Der kann nicht an Bord kommen, weil er an Bord ist. Aber der Erste hat doch vorhin gesagt... Er stinkt besoffen seit Was? Mittag. Jawohl, stinkt besoffen. Das ist immer so. Wenn wir hier abfahren, säuft er bis zum nächsten Morgen. Kapitän Grove? Jawohl, der Kapitän. Da muss ihn der Erste immer vertreten. Na ja, dann also bis morgen. Die eine Nacht werde ich ja wohl noch warten können, um zu sehen, dass das gar nicht ist. Hä? Na, dann also morgen. Es schwimmt eine Schwarzwerkiste. Ja, das ist ein Schwein. Ui, es schwimmt eine Schwarzwerkiste auf der rollenden. Rollen sie auf der rollenden. Rollen. Kapitän? Wie stehen Sie da? Melden! Esperanza ist kein Torpedoboot, Herr Kapitän, und wir haben keinen Krieg mehr. Leider! Ja, ist gut, dass wir kommen, Bengtsen. Wir gehen morgen auf Dock. Da wird der ganze Dreck von der Esperanza runtergekratzt, bis aufs blanke Eisen. Aber Kapitän, wir werfen gleich los. Bis aufs blanke Eisen. Und dann wird sie schneeweiß. Gestrichen, wie ein Bananenschiff, wie eine Braut, das unschuldigste Weiß, das es gibt. Herr Kapitän, da ist eben der neue Leichtmatrose an Bord gekommen. Stören Sie nicht, Bengtsen. Bis morgen Mittag darf mich keiner stören, nicht zu sprechen. Er heißt Axel Grove. Er sagt, dass er vielleicht... Schneeweiß. Ja, wie wird das aussehen? Wenn schon zivil, dann auch ganz üppig. Wie sagten Sie? Axel Grove, der neue Leichtmatrose. Leichtmatrose, Axelchen, ist ein 10-jähriger Junge, aber kein Leichtmatrose. Komische Ideen haben Sie, Bengtsen. Außerdem, ich jetzt schlafen. Du, Axelchen, nun geh mal weg, du hast hier nichts zu suchen. Auf der rollenden See. Holz die Pest, er scheint wirklich einen Sohn zu haben. Nun verschwinde, Axelchen, steh hier nicht unnütz rum im Abendschein. Sie Bengtsen, wie gesagt, schneeweiß. Und das Übrige, das erledigen Sie, verstanden? Das geht mich nichts an. Ich schlafe jetzt. Du, Neuer. Hm? Vorhin, da hast du dich immer so rumgewälzt. Mir fällt jedes Mal der Dreck aus deiner Matratze ins Gesicht. Das habe ich nicht gewusst. Wollte ich dir nur sagen. Ich konnte nicht schlafen. Muss man immer können. Und dann ist mitten in der Nacht noch jemand an Bord gekommen. Das Schiff stoppte und das Fallreep ging herunter. Du musst immer schlafen können. Wer mag das gewesen sein? Der Lotse war schon vorher von Bord gegangen. Aber diesmal waren das Schritte. Eine Menge Schritte. Mindestens 10 Mann oder so. Und gleich darauf nahm das Schiff wieder Fahrt auf. Es hatte offenbar nur auf diese Leute gewartet. Wer ist denn das gewesen? Du kannst ja ein Zeitungspapier nehmen. Was kann ich? Und das Zeitungspapier unter die Matratze legen, damit sie nicht streut. Ja, das... Das kann ich natürlich, aber... In wie vielen Tagen wird es denn schaffen bis Wilmington? Wenn wir keinen Maschinenschaden haben, aber wir haben ja manchmal Maschinenschaden, dann wird das, denke ich, in 12 Tagen schaffen. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe Kopfschmerzen. Außerdem fürchte ich mich. Wo sind wir jetzt? Sind wir schon auf dem offenen Meer? Sie sollten versuchen zu schlafen. Schlafen? Hier? Ich bin im Hotelzimmer hin und her gegangen wie eine Ratte im Käfig. Ich habe die Butterblumen an der Tapete gezählt. Ich habe gewartet und gewartet. Wann kann ich denn endlich aufs Schiff, dachte ich. Aber jetzt? Warum müssen wir hier unten sitzen? Zwischen eisernen Wänden? Mit nichts? Kaum eine Lampe, ein paar Kisten. Wir können doch nicht wochenlang hier herumsitzen. Was ist das für ein Schiff? Irgendwann werden wir ja ankommen. Ja, Fräulein, das werden wir. Und dann? Ich kann nur sehr wenig Englisch. Und alles ist drüben ganz anders als bei uns, hat man mir gesagt. Man darf nur nicht auffallen. Eine bestimmte Zeit tragen alle Leute Strohhüte, eine bestimmte Zeit tragen alle Filzhüte. Alle immer die gleichen. Und wenn man anders aussieht, fällt man sofort auf. Und die Eisenbahnzüge haben Namen. Und die Autobusse sollen tagelang unterwegs sein. Wie werde ich mich da zurechtfinden? Wer hat Ihnen das alles erzählt? Mein Vater? Ist das Ihr Vater? Der Herr da hinten? Die sitzen unter der Lampe und spielen Karten. Mein Stiefvater. Hm? Ich würde Ihnen übrigens raten, nicht mitzuspielen. Ich spiele nie Karten. Aber ich möchte wissen... Was möchten Sie wissen? Wie es oben ist. Wie das Meer aussieht. Versuchen Sie zu schlafen. Aber man hat uns hier eingeschlossen. Warum? Hast du mich denn gleich erkannt? Wie soll ich sagen? Na, ich habe dich gleich erkannt. Axelchen. Du warst viel jünger damals. Und in Uniform. Großartig sahst du aus. Ja. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dir. Ah ja, jetzt brauchst du ja keine Angst mehr zu haben. Wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal gesehen? Das muss Anfang des Krieges gewesen sein, ne? Ja. Aber ich erinnere mich nicht daran. Na, damals kam ich ganz kurz nach Hause, ja. Aber an das vorletzte Mal, da erinnere ich mich sehr genau. Wie ich den ganzen Sommer lang auf dich wartete, bis es Herbst wurde. In unserem Garten. Wann war denn das? Das war der Sommer 37, ja. Am Anfang, da roch der Garten nach Jasmin und dann nach Reseda und später nur noch nach Regen und Astern. So ein bitterer Geruch. Im Sommer 37 bin ich gar nicht nach Hause gekommen. Ja, richtig. Wir erwarteten dich vergeblich. Du kamst gar nicht. Du hattest plötzlich eine weite Reise machen müssen. Du warst ins Ausland abkommandiert oder so. Ja. Und jetzt? Unser altes Land ist tot. Unser Leben ist eine Wüste geworden. Ha, wir haben uns doch getroffen. Mitten in dieser Wüste. Das ist ein Wunder. Siehst meinen Namen? Ja, und einem fremden Hafen. Ja, und einem Heuerbüro. Ich dachte vorher, das würde meine letzte Heuer sein. Es ist kein rechter Beruf für mich. Unsinn. Warum? Ich habe ja nichts gelernt. Die Steuermannsprüfung kann ich niemals machen und immer Matrose bleiben und dann vielleicht einmal Obermann. Ja, das kommt jetzt ganz anders. Du musst anfangen zu lernen. Mir geht es nämlich gut. Ich habe einen Anteil an diesem Schiff. Und Geld ist auch da. Ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nur deshalb Seemann geworden, weil mir das irgendwie großartig vorkam. Ich dachte wohl, naja, auch an dich dabei, aber ich sollte mich wohl lieber irgendwo einrichten, ein kleines Geschäft. Ach, du bist ja verrückt, kleines Geschäft. Willst du Zigarren verkaufen? Zu einem Cent das Stück, oder? Wie dachtest du dir das? Warum nicht Zigarren? Bist als Junge eben auch schon ein bisschen zu bescheiden gewesen. Dachte, das wäre vergangen. Bist ein starker Kerl, Herrgott, wenn ich noch so jung wäre, das wäre was. Würde ich nicht so ein Gesicht wie ein nasses Segel machen. Hast du das nötig? Ach, weißt du, das ist mir eigentlich alles ziemlich gleichgültig. In deinem Alter? Ja, diese ganze Zeit, seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Die Krieg und Hunger und immer auf der Flucht und Lager und Hunger vor allem und das alles. Mir sagte einmal einer, hätte ich das gewusst, bevor ich zur Welt kam, ich wäre lieber drin geblieben. Da kann ja so ein Schlappschwanz. Nun bist du da. Sollst du dich auch behaupten, hab mal ein bisschen Mut, Junge. Wirst sehen, von jetzt an wird das ganz anders. Ja. Vielleicht. Übrigens, es gefällt mir nicht besonders, dass du mit der Mannschaft zusammen wohnst und isst und ich so. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Matrose. Ja, das will ich ja auch nicht ändern. Nur brauchst du dich mit diesen Leuten nicht so sehr einzulassen. Offen gesagt, wir haben eine ziemlich üble Bagage an Bord. Sowas wie dieser Potbjak zum Beispiel oder der Mart Krucher. Ja, und die anderen sind auch nicht besser. Also da halte dich ein bisschen abseits, ja? Hast deinen Dienst? Wenn du frei bist, kannst du jederzeit herkommen. Wenn du gerade vom Dienst sprichst, ich muss jetzt eigentlich zum Deck schrubben. Musst du? Na ja gut, geh. Ich werde dich nicht abhalten. Du brauchst doch nicht so zu tun, als wäre es keine Arbeit für dich. Ja, ich gehe schon. Back mal. Einen Augenblick. Sag mal hier. Großartig hast du vorhin gesagt, dass du über mich sprachst, wie ich damals gewesen bin. Nun, hier Esperanza ist ein altes Dreckschiff, ein langsamer, schäbiger Kasten. Kaum so groß, dass er über den Atlantik schwimmt. Das kommt dir nun wahrscheinlich gar nicht mehr großartig vor. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ganz Unrecht hast du nicht einmal. Bin früher ganz etwas anderes gewesen. Wenn du mich so siehst. Ich war. Alt bin ich auch geworden. Da ist kein besonderer Glanz mehr zu bemerken. Ne? Ach, weißt du. Diese Großartigkeit, die mochte ich eigentlich gar nicht besonders gern. Ich finde das hier ganz in Ordnung. Ich mag das beinahe mehr als... Schock, das sagst du. Mehr? Du meinst, jetzt ist kein besonders großer Unterschied mehr zwischen dir und mir. Und das gefällt dir, ja. So ist es natürlich auch nicht. Bin immer noch der ich bin. Wenn hier jemand ein Wörtchen zu reden hat, dann bin ich es. So oder so, mit Glanz oder ohne. Kommt drauf an, was man ist. Ein dreckiger alter Kasten, hast du gesagt? Das hast du selber gesagt, nicht ich. Das ist Unsinn. Ich werde mein Schiff nicht einen dreckigen alten Kasten nennen. Die Esperanza ist zum Teil wenigstens mein eigenes Schiff. Ich mache hier, was ich will. Das geht mir gut dabei. Und die Einnahmen, ich sagte schon, die sind mehr als gut. Sie sind glänzend. Siehst du, es kommt nicht auf die unscheinbare Außenseite an, es kommt darauf an, was dahinter steckt. Ja. Na, jetzt geh. Ja. Siro. Sei still, Pontiac. Sieh mal dabei. Schwach auf. Was ist? Du, Pontiac. Ach, Krucha, du. So. Du hast geträumt. Oh, ich kann mich nicht erinnern. Geträumt? Sein. Ah, laut geschrien hast du. So? Was habe ich gesagt? Ah, nichts Besonderes. Nur so, wirst schon wissen. Nein, ich weiß gar nichts. Na, die anderen haben nichts gehört, die schlafen. Ah, dann ist es gut. Aber ich hab's gehört. Du hast alles erzählt im Schlaf. Ist nicht wahr? Ja, so war ich lebe, alles. Ich habe durcheinander geredet, oder? Habe ich von den Leuten gesprochen, den fünf? Ja, von den fünf. Diesmal sind es sieben. Also, das sind sie, die sieben Leute, die du an Bord gebracht hast und die du dann nachts wieder wegbringst. Ja, voriges Mal waren es fünf. In der Barkasse, nachts, ja. Ja. Mir kannst du das ja alles genau erzählen, ich sag's ja niemand. Wie viel bekommst du jedes Mal? $50. Aber ich bin zu alt für sowas. Das habe ich gleich gesagt, ich bin zu alt, aber der Bengtsen, der will nicht auf mich hören. Mach das, du bist der Beste für sowas. Immer ich. Hast du Angst? Was glaubst du? Fünf Kerle, alle jünger und kräftiger als ich. Hast du Angst, dass die Grenzwache dich erwischt? Nein. Wenn du sie an Land bringst? Nein. Oder bringst du sie vielleicht gar nicht an Land? Nein. Ja, aber wie denn? Oh, lass mich schlafen. Also, du bringst sie gar nicht an Land? Kann man doch gar nicht. Ist doch alles bewacht. Ja, was machst du denn mit ihnen? So ganz einfach. Das Schiff hält, die Lichter sind aus, die steigen zu mir in die Barkasse. Ja. Neulich waren es fünf, sage, jetzt sind wir gleich angekommen in Amerika und fahren sie eine Weile. Dann sage ich, jetzt sind nur noch 10 Meter bis zum Strand. Das letzte Stückchen müsst ihr schwimmen. Weiter fahre ich nicht und sie sind so gierig, an Land zu kommen. Die lassen sich alle fünf ins Wasser und schwimmen los. Und ich fahre zurück mit der Barkasse zur Esperanza. Die schwimmen 10 Meter und 20 und schwimmen. Die merken erst viel später, dass sie mitten auf hoher See sind und überhaupt kein Strand weit und breit. Wie lange kann man so schwimmen? Außerdem in Kleidern. So macht ihr das also. Und wovor hast du da Angst? Na, junge, starke Kerle. Wenn ich sage, letztes Stück könnt ihr gefällig schwimmen, dann haben die vielleicht keine Lust. Die können mich einfach nehmen und ins Wasser schmeißen und selber weiterfahren. Mit der Barkasse. Ich bin zu alt für sowas, verstehst du? Und mit wem machst du das aus? Mit Bengtsen? Ja. $50 von Bengtsen? Ja, aber lieber würde ich es nicht machen. Ich bin zu alt. Na, schlaf jetzt. Aber du wirst niemand sagen, dass ich darüber geredet habe. Komm, sei still. Stör mich nicht. Nachdenken. Wie viel? Ich weiß nicht. Ist es jetzt Tag oder Nacht? Ich glaube Nacht. Hören Sie die anderen? Die haben es gut. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Und wohin sie wollen. Aber ich... Mir kommt es vor, als hätte ich einen bestimmten Augenblick angefangen zu träumen. Ich träume immer weiter. Der Traum schwimmt mit mir davon, sozusagen. Wie komme ich hierher? Was will ich anderswo? Ich fürchte mich vor nichts so sehr als vor dem Tag der Ankunft. Wenn wir erst draußen sind, im Freien, dann fängt's erst richtig an. Ich bin nicht dran gewöhnt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich habe getan, was ich musste. Ich war Angestellter. Ein treuer Angestellter, kann ich wohl sagen. Alle hielten das wohl für ganz selbstverständlich. Und ich glaube, das war es in erster Linie, was mich so ärgerte. Ein ganz gewöhnlicher, ziemlich dummer Mensch und daher treu. Ein Kassierer muss dumm sein, sagte der Direktor einmal. Er wusste nicht, dass ich es gehört hatte. Aber was hat das für einen Sinn, treu zu sein, wenn das lediglich eine Folge der Dummheit wäre? Viele Tausender gingen täglich durch meine Hände. Aber meine Haare fingen an, grau zu werden. Ich werde bald sterben. Ich habe ein Leben lang nichts erlebt. Überhaupt nichts. Naja, sonntags ein Glas Wein. Ich find's gar nicht so schlimm, arm zu sein. Das war's ja auch gar nicht. Ich glaube, Sie können das nicht verstehen. Sie sind zu jung. Aber ich muss etwas tun. Jetzt zum Beispiel muss ich etwas tun. Mit anderen an einem Tisch sitzen und wenn es auch nur eine Kiste ist. Sie spielen doch, seit 3 Tagen spielen. Meine Herren, dürfte ich mir die Anfrage gestatten, ob ich an einem Spielchen... Seien Sie nicht verrückt. An einem Spielchen teilnehmen dürfte? Ja, natürlich. Mit Ihnen reden, wenn Sie vielleicht... Ah, was gibt's? Aber wir können natürlich auch ein andermal, wenn Sie jetzt keine... Aber was ist das für ein Getue? Reden Sie oder reden Sie nicht? Nur halten Sie mich nicht unis auf. Gewiss nicht, Herr Bengtsson. Was gibt's? Ja, da ist nämlich ein Landsmann von mir. Potbiak heißt der. So ein älterer Mann ist das. Ah, ich weiß, ist der Potbiak. Ja. Ein Landsmann von mir. Ja? Und nachts spricht er vor sich hin, halb im Schlaf, so. Aber das versteht keiner, das ist in unserer Heimatsprache. Ja. Nur ich muss immer zuhören. Ja, und? Was ist? Ja, dann spreche ich auch so mit ihm, wenn er wach ist. Und da sind diesmal wieder einige an Bord genommen worden, sagt er. Die sitzen unten im Laderaum. Hören Sie mal zu, Cora. Sie sind lange genug auf diesem Schiff, um zu wissen, was Sie angeht und was Sie nichts angeht. Natürlich, Herr Bengtsson. Es geht mich gar nichts an. Das meine ich auch gar nicht. Ich meine ja nur... Ich wollte nur sagen, ich weiß jetzt alles. Was wissen Sie? Alles. Es interessiert mich nicht, was Sie wissen, Krucher. Außerdem, Sie haben in diesem Augenblick bereits vergessen, Krucher. Verstehen Sie mich? Was Sie vorhin zu wissen glaubten. Klar? Alles, alles. Cora, jetzt hören Sie aber auf. Herr Bengtsson, bitte hören Sie mich an. Der Potbiak nämlich... Diesen Potbiak, den werde ich mir auch noch vorknöpfen. Der ist alt, der Potbiak. Der bringt's nicht mehr fertig, die Leute verschwinden zu lassen. Da habe ich selber lang genug angehört. Jetzt möchte ich wissen, was Sie eigentlich wollen. Ich will bloß... Oh, Sie wollen doch wahrscheinlich bloß Geld, ne? Sie denken, jetzt wissen Sie was. Und jetzt können Sie dafür Geld bekommen. Cora, soll das eine Drohung sein? Nein, Herr Bengtsson. Natürlich, jeder will Geld. Aber ich will ja kein Geld für nichts. Aber Sie wollen mich doch erpressen, nicht wahr? Aber nein, Herr Bengtsson, das nicht, nein. Oh, dann weiß ich nicht, was Sie wollen, Cora. Sehen Sie, Herr Bengtsson, der Potbiak ist alt. Ja. Der hat einfach Angst vor den Leuten in der Barkasse, wenn er mit ihnen allein ist. Ist das Ihre Sache? wenn er Angst hat? Ich hab gedacht, ob Sie das Geschäft nicht lieber mir überlassen wollen. Für $50. Der Pottberg hat nichts dagegen, wenn ich es statt seiner übernehme. Oh. Oh, das haben Sie also gemeint. Ja. Genau das. Der Pottberg ist über 50 und ich bin erst 30. Sie sind tatsächlich ein noch größeres Schwein, als ich gedacht habe. Auch Herr Wengzen, ich ärgere mich ja nur, wenn ein anderer Geld verdient, das ebenso gut ich selber verdienen könnte. Das würde doch jeden ärgern. Ich werde es mir überlegen. Ich werde es mit dem Kapitän besprechen. Jawohl, Herr Wengzen, danke. Und hat ja Zeit. Die sitzen ja noch eine Woche lang da unten im Laderaum. Bengtsson, ja. Kommen Sie mal ein bisschen rein zu mir. Ja. Donnerwetter, Kapitän! Wie machen Sie das? Was mache ich wie? Nur, dass Sie hier an Bord so ein blütenweißes Hemd haben? Mit gestärktem Kragen? Wer hat Ihnen das gewaschen? Oh, noch ein paar Stücke im Spind gefunden. Kann ja nicht immer dasselbe Hemd anziehen. Das macht Sie richtig jugendlich. Oder kommt das, weil Sie sich rasiert haben? Der Rock, der sieht ja auch so sonderbar aus. Nein, ich habe ihn gebürstet. Ha, richtig jugendlich. Na ja, jugendlich, na, bin ich auch nicht, wer weiß wie alt. Man verschlammt nur so auf einem Schiff. Ah, die Besatzung und die Esperanza. Bisher passten die ganz gut zusammen. Ja, wissen Sie, Bengtsson, das ganze Schiff sieht aus, als wären die Motten drin. Ich werde der Gesellschaft das nächste Mal erklären, dass die Esperanza mal gründlich überholt werden muss. Aber gründlich. Es kostet mehr, als sie jemals einbringen wird, Kapitän. Das lohnt nicht mehr. Ich will aber mein Schiff in Ordnung haben. Habe die Schlamperei satt. Der Unrat im untersten Teil des Laderaums, der gehört auch dazu. Dieser Unrat, der hat sich ganz gut rentiert bisher. Ich bin kein Müllkutscher, dass ich sowas an Bord nehme. Schlamperei. Jawohl, Schlamperei! Wenn wir uns jedes Mal vorgenommen haben, diese Leute hinzubringen, wo sie hinwollen, dann ist gerade zu viel Mond oder zu wenig Zeit oder die ganze Küste ist voller Patrouillenboote. Da haben wir einfach den ganzen Unrat ins Meer geschüttet. Das kam auch von dieser Schlamperei. Allmählich habe ich genug davon. Ich dachte mir gleich, dass Ihr Sohn den Betrieb hier stören soll. Was? Der hat überhaupt nichts damit zu tun. Wäre auch selber drauf gekommen. Sagen Sie es ihm doch einfach. Was soll ich ihm sagen? Erklären Sie ihm den Betrieb. Dumm scheint er doch nicht zu sein. Nein. Das will ich nicht. Wenn ich ihm auch nur so viel sage, dass wir gelegentlich ein paar illegale Passagiere mitnehmen. Nee, was wird er da von mir halten? Von mir haben Sie sich niemals geniert, Kapitän. Und Sie und ich. So was ganz anderes. Wir sind erwachsene Männer. Aber der Junge, der soll gar nicht auf den Gedanken kommen, was man alles machen kann. Eigene Kompanie beschwindeln. Die Kompanie verdient an der Fracht mehr als genug, haben Sie sonst immer gesagt. Gut, viel, ja Gott, ich habe viel gesagt. Diesmal kommen wieder $7,000 für Sie allein. Ich weiß. Aber wenn mein Junge nur einen Tag früher an Bord gekommen wäre, ich hätte das Gesindel diesmal nicht mitgenommen. Wir sind nun mal da. Wir müssen auch wieder weg. Ja, ich denke dran. Immer zu. Wie sollen wir es denn diesmal machen? So wie immer. Nein, diesmal nicht. Diesmal werden wir die Leute richtig an der Küste absetzen. Es gibt bloß eine dolle Knallerei mit der Küstenwache. Und sie verlieren die Barkasse. Ist nicht so einfach. Wir werden Neumond haben, diesmal. Wir werden es versuchen. Diesmal. Ich denke, es wird das letzte Mal sein. Sie werden es sich noch überlegen, Kapitän. Wenn Sie erst an Land sind, dann haben wir nichts mehr damit zu tun. Wir sind im Dunkeln an Bord gekommen, die ganze Zeit unten im Laderaum gewesen. Keiner weiß, wie das Schiff heißt. Keiner kennt irgendeinen Namen. Wir haben nichts gesehen, wissen nicht. Kann uns gar nichts anhängen. Oder tun die Ihnen auf einmal leid? Keine Spur, das ist ein Gesindel. Galgenvögel, was weiß ich, lauter Versager. Gehen sowieso zugrunde, früher oder später. Unnütz, überzählig. Wenn man die wegtut, dann ist das beinahe eine verdienstvolle Tat. Sehr verdienstvoll sogar. $7,000. Ich meine es moralisch. Manchmal komme ich mir vor wie die höhere Gerechtigkeit persönlich. Na also? Ja, Bengtson. Solange ich allein war, da war das was anderes. Wenn man rasch zu Geld kommen will, da steht man immer mit einem Bein im Zuchthaus. Für sich allein kann man das auch riskieren. Jetzt geht es nicht mehr. Sie werden es sich noch überlegen, Kapitän. Nein! Ich hab's mir gerade überlegt. Und Sie, Bengtson, tifteln Sie mal eine günstige Stelle auf. Sie kennen die Küste. Dann schicken Sie meinen Sohn her, wenn Sie ihn sehen. Hallo, Grobe! Ja? Kommen Sie mal her! Ja, was... Was ist er, Bengtson? Hören Sie, Grobe. Ich kenne Ihren Vater ziemlich lange. Und, ich habe etwas bemerkt. Ich kenne meinen Vater noch ein bisschen länger als Sie, Herr Bengtson. Ja, ja, das ist es ja eben. Wissen Sie, einerseits ist der Alte ganz froh darüber, dass er Sie hier hat. Andererseits stören Sie ihn in seinen Lebensgewohnheiten. Wir werden uns beide aneinander gewöhnen. Ob das überhaupt möglich ist? Herr Kapitän hat seine eigene Lebensart und wenn nun der Sohn immer dabei steht, das verträgt man nicht so leicht. Hat mein Vater Ihnen etwas darüber gesagt? Nein, nicht direkt gesagt, nein, aber ich meine, ich merke es schon. Ne? Sehen Sie, nach allem, was der Alte hinter sich hat, ist es ihm im Grunde viel lieber, allein zu sein. Ehemaliger Marineoffizier, mit Schimpf und Schande davongejagt. Wenn er übrigens mal darauf zu sprechen kommt, müssen Sie so tun, als ob er damals zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat. Was? Ja, ich meine, Sie wissen das natürlich genauso gut wie ich das damals. Sagen Sie mal, war das im Sommer 37? Ja, ja, ja, ja. Das war ein ganz gewöhnlicher Diebstahl. Er hat die Schiffskasse bestohlen. Warum soll man das beschönigen, nicht? Aber er ist ja Ihr Vater und Sie werden versuchen, es zu verstehen. Aber für ihn ist das unangenehm, wenn der eigene Sohn ihn im Grunde verurteilt. Warum sagen Sie mir denn das, Herr Bengtson? Damit Sie sich's vielleicht noch mal überlegen. Sie haben es mir doch nur gesagt, weil Sie wussten, dass ich keine Ahnung davon hatte. Was ist denn hier überhaupt los? Was ist das für ein Schiff? Verfaulte Matratzen. Nein. Dunkle Ecken, alles voll Spinnweben hier. Zum Ersticken. Herr Grove! Entschuldigen Sie, Herr Bengtson. Was wollen Sie mir denn noch sagen? Ich denke, es reicht. Glauben Sie immer noch, dass Sie sich aneinander gewöhnen werden? Hallo! Hallo! Ist da jemand? Bitte, machen Sie auf! Wer ist da? Aufmachen, bitte! Da muss ein Riegel sein, bitte! Was machen Sie denn hier? Sie gehören doch nicht zur Besatzung. Keine Luft. Keine Luft drin. Es ist zum Ersticken. Wer sind Sie? Nur ein wenig, wenn ich nur ein wenig hinaus könnte. An die Luft könnte. Aber Herr Megerlin, Sie wissen doch, dass wir nicht dürfen. Und Sie? Das sind ja noch welche. Eine Hitze ist hier. Zum Ersticken. Was tun Sie hier alle? Wir sind Auswanderer. Unsinn. Die Esperanza hat ja gar keine Passagiere. Am besten, Sie machen die Tür wieder zu, gehen weg und vergessen, dass Sie uns gesehen haben. Das fällt mir nicht ein. Ich muss Sie beim Kapitän melden. Oder meinen Sie, dass Sie hier heimlich im Dunkeln bleiben können, die ganze Überfahrt lang? Wir haben dafür bezahlt. Und dieses Schiff hier, wir wissen nicht einmal, wie es heißt, das hat man uns nicht gesagt. Esperanza. Diese Esperanza hat nur den einen scheußlichen dunklen Raum für uns. Dafür ist er teurer als die Luxuskabine auf einem großen Dampfer. Dann würde ich einen Luxusdampfer vorziehen. Ich auch. Aber dazu müsste ich sehr schöne Einreisepapiere haben. Ach so, natürlich. Und wie wollen Sie denn an Land kommen? Das ist einbegriffen. Der Kapitän sorgt dafür, dass wir irgendwo an der Küste... Der Kapitän? Ja, weiß der denn davon? Glauben Sie, man kann 7 Leute an Bord schaffen und verstecken, ohne dass der Kapitän das wüsste? Wer lässt sich denn so teuer dafür bezahlen? Der Kapitän? Was meinen Sie, was der an uns verdient? Ja, und wer sind die anderen 6? Und wer sind Sie? Ich bin nur Matrose.

Morgen Mittag sind wir in Wilmington. Haben Sie für heute Nacht alles veranlasst? Ja. Wenn Sie meinen Sohn sehen, schicken Sie ihn zu mir. Ja, ist gut. Na, Axel, besuchst du mich mal? Ja, ich dachte... Du hast dich bestens eingelebt in den 2 Wochen, was? Trinkst du? Ja, danke. Ist ja nicht ganz in Ordnung, dass der Leichtmatrose mit dem Kapitän zusammensäuft. Ich habe dich auch nicht öfter herbestellt, damit die Leute nicht auf den Gedanken kommen, du würdest dir irgendwie bevorzugt. Das schafft nur böses Blut. Und außerdem, wie ich mich nach dir umgesehen habe, warst du nicht zu finden. Schläfst wohl den ganzen Tag, was? Oh Gott, gelegentlich. Junger Mensch braucht Schlaf. Na dann, Prost. Prost, Vater. Bisschen harter Dienst, was? Ja, das ist ja überall gleich. Ja, man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an viel dollere Sachen, an die Flieger, an die U-Boote, an die Einschläge. Was glaubst du? Als das aber einmal vorbei war und der Himmel lag über einem harmlos wie eine Zimmerdecke, da habe ich richtig was vermisst. Ohne Feind ist das nur eine halbe Welt. Es ist, als hätte man eine Nacht lang hochgespielt, immer zu Tausender verloren und gewonnen. Und auf einmal ist Schluss. Jetzt geht's nicht mehr um Geld, sondern um, was weiß ich, um Haselnüsse. Wenn man jahrelang fürs Vaterland gekämpft hat. Welches Vaterland meinst du? Unser eigenes gab es ja bald nicht mehr. Eins, darauf kommt es im Grunde nicht an, man sagt das so. In Wirklichkeit kommt es nur darauf an, dass man weiß, wo man steht und dass man weiß, wer die andere Seite ist. Und auf die lauert man, bis man sie jagen kann. Begreifst du, was das bedeutet? Ich weiß nicht. Das sind ja auch Menschen. Das ist der Feind. Menschen. Sagst du, na Gott sei Dank sind es Menschen, sonst könnte man ja nicht an sie ran. Aber dass da was lebt in einer Hülle aus Metall und Maschinen, auf die kommt es gar nicht so an. Aber auf das, was drinsteckt, das steht hinter dem Rohr, genau wie du. Es hält die Hand am Auslöser, genau wie du. Es will dich vernichten, genau wie du selber es vernichten willst. Wenn du das ausgemacht hast, vielleicht ist es nur ein Punkt, eine dunkle Stelle, eine kleine Unruhe im Meer, aber da sind sie. Du hast nicht eher Ruhe, bis der Punkt verschwunden ist, weggeputzt und in Bruch und Trümmern hineingesenkt in die Tiefe. Das ist dann dein Triumph, ein herrliches Gefühl. Die leere Stelle, über die die Wellen hingehen, das wäre niemals was gewesen. Du bist satt, bist zum Hals voll von Leben. Du bist übrig geblieben und es geht weiter. So ist das. Prost. Prost. Du hast nichts davon mitgekriegt. Nur die Rückseite. Die Flüchtlingslager, die Läuse, die Bomben. Ja, warst eben den Hunger. Warst zu jung. Im Lager konnte man sich melden. Denen wurde dann bessere Verpflegung versprochen. Aber, naja, ich habe eben weitergehungert. Ja, deshalb bist du auch ein bisschen kümmerlich geblieben. Wieso? Noch nicht äußerlich, meine ich. Aber mir scheint, es fehlt dir was. Kümmerlich? Naja, du hast eben zu lange gehungert. Das hinterlässt Spuren. Unsinn, Vater. Mir fehlt nichts. Ein bisschen Energie. Starker Wille. Willst du dich durchsetzen? Bist du hinter den Dingen her? Ja, ich bin eigentlich nur auf See gegangen, weil sich gerade eine Gelegenheit bot. Jetzt bist du bald 2 Jahre gefahren. Was hast du dabei gelernt? Nicht viel. Deckschrubben. Das kann auch eine Scheuerfrau. Aber sonst? Weißt du, was ein Sextant ist? So ungefähr. Hast du einen in der Hand gehabt? Ja, das nicht. Also ungefähr. Weißt du, was eine Standlinie ist? Nein. Das ist die Mittagslinie. Ich weiß nicht. Azimut. Direkt Ascension. Ich weiß es nicht. Aber als Rudergänger hat man dich schon gebraucht. Ja, ein paar Mal. Ja, was hast du da gemacht? Ich habe auf den Kompass geachtet. Ja, Nordost, Dreiviertel Nord, hingestiert und Kurs gehalten. Sonst kein Gedanke, Nordost, Dreiviertel Nord. Ich weiß nicht, was willst du eigentlich? Ich tue, was man von mir verlangt. Also, wenn du schon mein Sohn bist, dann solltest du versuchen, so zu sein, wie ich mir einen tüchtigen Kerl vorstelle. So wie du? Was wolltest du wohl sagen? Jawohl, meinetwegen. Sieh mich an, sprich mit mir, dann weißt du, wie man die Dinge anzupacken hat. Ich würde dich zum Beispiel gern was fragen. Schieß los, mein Junge. Da sitzen 7 Leute, eingepfercht im Laderaum. Wer hat dir das erzählt? Niemand hat mir das erzählt. Ich bin selber unten gewesen. So rumgeschnüffelt. Also. Nein, ich ging herum und zufällig... Jetzt hör mal zu. Die Leute unten, die gehen dich gar nichts an. Ich wollte dich ja nur fragen, ob du es weißt. Glaubst du denn, jemand würde es wagen, hinter meinem Rücken irgendwas zu tun? Wann bist du unten gewesen? Zum ersten Mal war es... Was heißt das? Bist du mehrere Male dort gewesen? Was hattest du da zu suchen? Einige Male. Ja, was denn? Wozu denn? In diesem Gesindel. Was wolltest du da? Sie schlafen auf dem nackten Boden. Bist du unten gewesen? Kennst du diese Menschen? Nein, ich kenne sie nicht. Will sie nicht kennen. Und ich verbiete dir, dass du nochmal hingehst. Warum denn? Schabschaum! Das Gesindel, dem der Boden zu heiß geworden. Sie taten mir leid. Sie wussten nicht einmal, auf was für einem Schiff sie sind. Und das hast du ihnen gesagt? Ja. Warum nicht? Was hast du ihnen gesagt? Genau. Na, nichts Böses. Nur, dass das Schiff Esperanza heißt und nach Wilmington unterwegs ist. Du Idiot! Du kapierst womöglich gar nicht, was du damit angerichtet hast. Warum sollen denn diese Leute nicht wenigstens warum, wissen... Warum? Was meinst du denn, was so einer tut, wenn er heute Nacht an der Küste oder auch später im Lande aufgegriffen wird? Papiere? Keine. Wo kommen sie her? Und dann packt er aus, natürlich. So und so, mit der Esperanza, dann und dann. Dann können wir im nächsten Hafen was erleben. Da steht die Kriminalpolizei schon am Quai, wenn wir einlaufen. Ah, ich glaube, der Mann, den Sie an der Küste schnappen, der würde mir mehr leid tun, als der, auf den Sie im Hafen warten. Du weißt ja nicht, was du redest. Irgendein Tölpel, irgendein Galgenvogel. Und ich riskiere seinetwegen mein Schiff und meinen Kragen. Wieso seinetwegen? Doch nur, weil er dich bezahlt hat. Hör aber auf! Und obendrein bist du... Ich weiß gar nicht, wieso du besser sein solltest als einer von denen. Gerade du. Axel! Wie habe ich gewartet auf dich? Damals. Im Sommer 37. Hätte ich gewusst, dass du nicht irgendwo auf den Meeren der Welt unterwegs warst, sondern bloß im Kittchen. Axel! Das weiß doch jeder. Warum soll ich es nicht wissen? Es ist nicht weit her mit deiner Herrlichkeit. Was bist du für ein Kind? Lass dir von deinen Freunden unten im Laderaum erzählen, wie ein Zuchthaus von innen aussieht. Das sind arme Schweine. Jawohl, das sind sie. Und du selber? Willst du etwa auch so ein armes Schwein bleiben, oder? Ich will im nächsten Hafen abmustern. So. Morgen. Morgen in Wilmington? Ja, in Wilmington. Ja. Ich bleibe nicht auf deinem Schiff. Ich denke nicht daran zu bleiben. Ach, du Versager, du Dummkopf. Es ist mir egal, wofür du mich hältst. Weil du dir einbildest, ein staatenloser Leichtmatrose könnte so ohne weiteres in einem amerikanischen Hafen abmustern. Daran habe ich nicht gedacht. Jetzt weißt du's. Ich verlange von dir, dass du bleibst. Zur Vernunft kommen, verstanden? Ich will nicht. Du bist ein Mann, keine alte Tante. Das Leben ist eine wüste Sache. Man kann nicht hindurchschweben wie irgendein Engel. Man schwimmt im Dreck. Man strampelt sich frei, wenn man nicht ersticken will. Dann ist man dreckig dabei. Und darum stiehlt man? Und darum plündert man ein paar Verzweifelte aus, die sich nicht zu helfen wissen? Rupft sie? Setzt sie an einer fremden Küste aus? Du kannst tun, was du willst. Aber ich will allein sein. Du bist mir widerlich. Er weiß gar nicht, was er da angerichtet hat. Das ist dumm, das ist sehr dumm. So ein dummer kleiner Junge. Benson! Ja? Wollen Sie bitte zu mir reinkommen? Ja. Herr Kapitän? Hören Sie, Benson. Ja? Die Leute da unten sind doch eingeschlossen. Ein Riegel ist vor der Tür. Es kommt ein Vorhängeschloss dran, sofort. Lohnt sich das noch für die paar Stunden? Vorhängeschloss, sage ich. Jawohl. Und? Heute Nacht. Die sollen also wirklich an Land gebracht werden? Nein. Also dann, was? Die wissen nämlich, wer wir sind. Dann also so wie früher? Ja, so wie immer. Sie erledigen das. Hurra! Herr Bengtsson? Hurra! Heute können Sie sich Ihre 50 Dollar verdienen. Genau 12 Uhr nachts. Ah ja, aber mit dem Schwimmen ist diesmal so eine Sache, da ist ein Weibsbild bei. Und wenn ich der sage, jetzt schwimmen die letzten 10 Meter, die kann vielleicht gar nicht schwimmen. Aber, Krocher, hören Sie zu. Um 12 Uhr haben wir eine lange Sandbanksteuerbar. Ah. Devil's Ground. Um 11 Uhr ist Niedrigwasser. Aber um Mitternacht ist die Sandbank noch heraus. Ah. Sieht genau aus wie Festland. Nur, dass zwischen hier und der Küste noch mal 20 Meilen tiefe See liegen. Ah, und? Naja. Man könnte also dort an Land gehen, nicht? An Land? Ja, oder an etwas, was so aussieht wie Land. Was sich so anfühlt wie Land, Festland, verstehen Sie? Man spürt erstmal Boden unter den Füßen. Ah, ich verstehe. Feuchten Boden. Ah, das ist der Meeresboden, der dort für 2 Stunden aus dem Wasser steigt. Und bald danach liegt das Ganze wieder etwa 4 Meter unter Meeresspiegel. Ach so, ja. Ja, begriffen? Ja, Mond ist auch keiner. Nein, und wenn das so bleibt, dann wird das eine ganz stille schwarze Nacht. Um 12 Uhr nehmen Sie die Leute in die Barkasse und halten dann ganz einfach von der Esperanza quer ab. Dann können Sie die Bank gar nicht verfehlen. Da steigen die bequem aus, ohne dass sie nasse Füße bekommen. Bis die Ersten gemerkt haben, wo sie sind, da bin ich längst wieder zurück. Doch, es geht so glatt, als ob gar nichts geschehen wäre. Ja, ich rechne im Ganzen mit ungefähr 25 Minuten. Wird zu machen sein. Nach der Karte sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle. Also. Und die Deckbeleuchtung muss weg. Jetzt ist es dunkel wie in einem Sack. Können die Leute im Dunkeln die Barkasse aufs Wasser setzen? Es ist derartig still heute. Wie Sand. Weich. Und schwarz. Und warm. Wo ist mein Sohn? Der ist im Kettenraum beschäftigt. Hören Sie? Der Rost ist von der Kette zu schlagen, habe ich ihm gesagt. Der hat zu tun. Der kann auch nichts hören. Bis zu seiner Wache um 4 Uhr hat er zu tun. Das haben Sie gut gemacht. Jetzt scheinen Sie zu kommen, der Achtern. Soll ich hingehen? Nein. Sie bleiben auf der Brücke. Krucher wird schon allein damit fertig. Oh Mann, Herr, ihr braucht nicht das ganze Schiff aufzuwecken. Leise. So. Alle da. Jetzt hier runter, hinter mir her, in die Barkasse. Ruhig, nicht drehen! Er soll nicht merken, dass wir keine Fahrt im Schiff haben. Wer? Mein Sohn. Er ist viel zu beschäftigt. Oder wenn er es merkt. Wird es ihm auffallen, wenn wir so bald wieder weiterfahren? Er wird denken, wir haben Maschinenschaden. Nein, er weiß. Er weiß? Dass die Leute heute weggebracht werden, das weiß er. So, alle aussteigen. Endstation. Wo sind wir denn hier? In den Vereinigten Staaten, im Lande der Sehnsucht. Aber wo? Hier ist kein Ort in der Nähe. Ich sehe nicht ein einziges erleuchtetes Fenster. So, ein bisschen werden Sie schon wandern müssen. Das ist eine sehr öde Küste hier. Alles raus? Ja. Und nicht rufen, wenn ich raten darf. Still sein. Man steht nicht so herum. Los, macht schon. Und nicht immer alle zusammen. Einzeln ist es besser. Er kommt schon zurück. Ja. Es ist schnell gegangen. Wie haben Sie übrigens meinen Sohn dazu gebracht, außerhalb seiner Wache eine ganz überflüssige Arbeit auszuführen? Ganz einfach. Ich befahl es ihm um 4 Uhr nachmittags. Und dann sagte ich Krura, er soll den Rettungsboot streichen lassen. Als ich ihn dann um 10 Uhr traf, fragte ich ihn, warum die Kette noch nicht fertig sei. Und er sagte, er habe das Boot streichen müssen. Und ich sagte, ich habe vom Boot streichen überhaupt nichts gesagt. Ich habe ihn befohlen, den Rost von der Kette zu klopfen. Und wenn er das nachmittags nicht gemacht habe, dann müsste er es eben jetzt nachholen. Er lässt sich zu viel gefallen. Das ist doch eine extra Arbeit. Außerdem nachts. Jedenfalls, er ist noch dran. Und die Barkasse ist auch zurück. Das wäre also erledigt. Wir holen die Verspätung leicht ein. Aber das war das letzte Mal. Nacht, Bengtson. Ja. Bengtson! Ja. Na, kommen Sie rein. Sagen Sie, können Sie auch nicht schlafen? Jemand ist verdammte Hämmern. Soll ich ihm sagen, dass er jetzt aufhört? Nein, nein, lassen Sie. Strafe muss sein. Wen wollen Sie denn bestrafen? Sich selbst, wenn Sie sich Ihre Ruhe stören lassen? Nicht, wieso? Den Jungen natürlich. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit ihm. Er soll sich dran gewöhnen, dass er jetzt einen Vater hat. Einen Vater, wie ich es nun mal bin. Ja, er ist so jung und so dumm. Das klopft wie ein altes Herz. So unregelmäßig, krank. Krankes Herz in einem morschen Körper. Wird es schon hell? 2 Uhr, noch nicht, nein. Er hat mich so erstaunt angesehen, der blöde Kerl. Wissen Sie, Bengtson, kommt das bei Ihnen auch so vor, man sieht sich auf einmal mit den Augen eines anderen Menschen. Man versucht zu begreifen, wie er einen sieht und dann sieht man sich selbst schon. Nur einen Augenblick lang, aber immer wieder. Also, Sie sollten was trinken. Ach, glauben Sie, ich habe noch nichts getrunken, aber es wirkt heute nicht. So heiß. Ganz still und heiß. Dann schwitzt alles sofort wieder aus, was man trinkt. Nur das Herz fängt an, unregelmäßig zu schlagen. Da machen Sie sich doch keine unnützen Sorgen, Kapitän. Er ist so eigensinnig, der Junge. Ja, wir werden uns schon vertragen. Wenn man ein bisschen nachdenkt, hier ist die Esperanza, hier ist sein Vater, das lohnt sich doch. Sowas gibt man doch nicht auf. Begreift doch jedes Kind. Warum soll er das aufgeben? Ich weiß nicht. Aber manchmal den Gedanken, er könnte einfach abmustern im nächsten Hafen und weggehen. Wie kann ich ihn halten? Außer mir hat er doch gar nichts. Ach, er bleibt bestimmt. Er wird sich schon an seinen Alten gewöhnen. Ja, wird er nicht. Ja, wenn er erst ein bisschen älter ist, dann werden wir noch die besten Freunde sein. Ich sehe nicht, warum das anders sein sollte. Hören Sie. Ja, jetzt, wo Sie es gesagt haben, es klingt wirklich wie ein schlagendes Herz. Ja. Bam, bam, bam. Bam, bam. Dann streuend in den Ohren. Ich bilde mir immer zu ein, das ist mein eigenes Herz, das so laut schlägt. Altes morsches Herz. Ach, Unsinn, Kapitän. Sie sind noch lange nicht alt. Meinen Sie? Na, kann sein, das ist nur diese Nacht. Verdammte, stickige Nacht. Wenn es hell wird, dann ist alles anders. Ja, wenn ich bedenke, was man mir alles zugefügt hat, ohne mich zu fragen, ohne überhaupt hinzusehen. Einer will den anderen fressen. Aber der härtere Brocken bleibt übrig. Ja, so ein Kind begreift das natürlich nicht, dass man hart sein muss auf dieser Welt, wie sie nun mal ist, wenn man nicht gefressen werden will. Da kann ich erst nachdenken. Was man tut, das hat gerade dadurch, dass man es tut, seine besondere Richtigkeit. Finden Sie nicht, Bengtson? Oh Mann. Soll er nicht so viel nachdenken. Bitte, wenn man zum Beispiel wüsste, wenn Sie wüssten, dass gerade jetzt irgendwo in China irgendein Straßenräuber hingerichtet werden, aber würden Sie deswegen schlechter schlafen? Ja, nein, stimmt nicht. Na, sehen Sie. Im Grunde ist ja auch kein Unterschied. Was geschieht denn Ihnen jetzt? Ein paar ähnliche Straßenräuber sterben. Leute, deren Namen ich nicht kenne, die ich nie gesehen habe. Nullen, eigentlich doch nur Nullen. Und eine Null kann man noch ausstreichen, ohne irgendwas zu verändern. 7 Nullen. Jeder ohne Gesicht, ohne Stimme, ohne Namen, ausgestrichen. Muss dabei, gar nichts. Die Welt wird dadurch weder besser noch schlechter. Eher sogar besser, würde ich sagen. Ja, was ist? Was ist los? Ja, Herr Kapitän. Was wollen Sie? Einer ist auf dem Schiff geblieben. Was für einer? Ein Mann, ich fand ihn unten im Laderaum. Was haben Sie nachts im Laderaum zu suchen? Ja, ich dachte, da wäre vielleicht was liegen geblieben, was man brauchen kann. Ein paar Socken, Päckchen Tabak. Was man eben nicht mitnehmen will, wenn man weggeht. Oder ein Stück Seife. Und? Da fand ich den Mann. Der machte sich mit dem Strick zu schaffen, weinte vor sich hin, zitterte. Und an dem Strick, da wollte er sich aufhängen. Ich habe ihm den Strick weggenommen, aber was soll denn jetzt mit dem Mann geschehen? Wo ist der? Der steht draußen, das heißt, er sitzt auf der Ladeluke. Sag kein Wort. Dann gehen wir. Ich komme rein, fast dunkel. Und da höre ich auf einmal dieses Gewimmer, wie von einer Katze. Und dann sehe ich den Mann. Ich dachte zuerst, eine Katze wäre zufällig in den Laderaum geraten, im letzten Hafen. Und ich dachte, die ist vielleicht toll geworden. Katzen können nämlich toll werden. Hören Sie auf. Ist er das? Ja, da sitzt er. Hauen Sie ab. Rufen Sie mir Krucher her. Jawohl, Herr Kapitän. Wer sind Sie? Warum sind Sie nicht mit den anderen zusammen vom Bord gegangen? Ich hatte auf einmal keine Lust. Und jetzt? Wie stellen Sie sich das vor? Es ist mir ganz gleichgültig, was Sie mit mir machen. Sind Sie der Kapitän? Ja. Sie können mich im Hafen der Polizei abliefern. Ich kann Sie auch sofort über Bord schmeißen lassen. Können Sie. Ist mir alles ganz gleichgültig. Weshalb kommen Sie denn überhaupt aufs Schiff, wenn Sie nachher Angst haben? Ja. Es war alles verkehrt. Ich habe gemerkt, dass ich zu nichts mehr tauge. Das hätte Ihnen früher einfallen können. Na, wenigstens dachte ich, dass da unten in diesem schrecklichen Raum dieses Dröhnen unentwegt. Man konnte kaum atmen da unten. So, das passte Ihnen nicht, was? Ja, hier ist es besser. Hier kann man wenigstens atmen. Es tut mir leid, dass ich Ihr Programm gestört habe, Herr Kapitän. Dann gehen Sie jetzt mal wieder runter in Ihr Loch. Ich werde sehen, was ich mit Ihnen anfange. Der ganze Himmel ist voller Sterne. Wer hätte das gedacht? Was sagen Sie da? Darf ich hier oben bleiben, bis es Tag wird? Ja, wenn Sie sich ruhig verhalten. Ach, ganz ruhig. Ich will nur zusehen, wie es hell wird. Ich habe noch nie gesehen, wie die Sonne aufgeht. Dann bleiben Sie hier sitzen. Ja, danke. Haben Sie vielleicht eine Decke? Was? Ich würde gerne eine Decke um die Schultern legen. Es ist kühl. Ich schicke Ihnen eine Decke. Vor 10 Minuten wollte er sich aufhängen. Jetzt fürchtet er sich zu erkälten. Warum lachen Sie? Er wollte sich das Leben nehmen und jetzt ist er der Einzige von den 7, der nicht tot ist. Ja, meinen Sie, dass die anderen schon... 2:30. Jetzt dürften dort schon ein paar Meter Wasser sein. Stehen können Sie nicht mehr auf der Sandbank. Ist auch ein elendes Ende. Zuerst steht man bis an die Knie im Wasser und die Brandung schlägt einem an die Brust. Nirgends ein Ausweg, keiner hört einen schreien. Das Wasser steigt immer höher. Da kommt Krucher. Herr Kapitän. Sie haben doch die Leute weggebracht, Krucher. Jawohl, Herr Kapitän. Warum haben Sie nicht aufgepasst? Wieso habe ich nicht aufgepasst? Haben Sie die Leute gezählt? Ja. Genau gezählt? Es war dunkel, Herr Kapitän, aber wie viele es waren, konnte ich schon erkennen. Und wie viele waren es? 7 Mann natürlich, Herr Kapitän. Das heißt, 6 Mann und eine Frau. Dann haben Sie ihm doch nicht genau gezählt. Und beim Aussteigen wieder kommt mir vor, es müssen 7 gewesen sein, sonst weiß ich nichts. Meiner Ansicht nach sind es alle 7 gewesen. Das ist gut, Krucher. Sie können gehen. Oh, ist merkwürdig. Tja, da stimmt doch etwas nicht. Sie finden das doch auch merkwürdig, Bengtsson. Ah, ich kann es mir nicht recht erklären. Ich kann es mir ganz gut erklären. Wie denn, Kapitän? Es sind gar nicht 7 gewesen, sondern 8. Wieso? Ich habe doch selber 7 Mann an Bord kommen sehen. Ich habe ihnen das Geld abgenommen. Ich habe... Ach so. Sie denken... Ja, ich denke, dass sie mir zwar das Geld von 7 Leuten gebracht haben, aber dass sie vielleicht vergessen haben, das Geld für den 8. abzugeben. Es ist kein 8. dabei gewesen. Er ist auf diese Rechnung gefahren. Herr Kapitän! Sie wissen, dass ich dieses Gesindel nicht ansehe, nicht zähle. Sie wissen, dass ich es nicht bemerken würde, wenn einer mehr dabei wäre. Das hätte ich natürlich tun können, aber ich habe es nicht getan. Ich wollte die Verantwortung nicht, ich hätte auch nicht für einen einzigen. Aber 7 Leute, die aussteigen und einer, der an Bord bleibt, das sind im ganzen 8. Ach ja. Wir können ja da den komischen Kerl mal fragen. Der muss es ja schließlich wissen. Natürlich. Kommen Sie. Hören Sie mal. Sie. Bitte erlauben Sie mir noch etwas, hier zu bleiben. Ja, Sie dürfen bleiben, bis es hell wird, das sagte ich schon. Bis die Sonne kommt? Ja, meinetwegen. Aber Sie müssen uns vorher was erklären. Es war furchtbar da unten. Es war schlimmer als die Hölle, Herr Kapitän. Ich wollte einfach nicht mehr weiter. Aber jetzt, hören Sie, Herr Kapitän, jetzt ist mir auf einmal ganz anders zumute. Wäre es wohl möglich, dass Sie mich im Hafen irgendwie an Land schmuggeln? Ja, was soll ich denn sonst mit Ihnen anfangen? Ich danke Ihnen. Sagen Sie mal, wie viele Leute waren mit Ihnen unten zusammen? Ich weiß es nicht. Stellen Sie sich das vor, ich weiß es nicht. Ich müsste scharf nachdenken. Aber ersparen Sie mir das bitte. Dann denken Sie gefälligst nach. Wie viel waren es? Sehr ungern. Im Ganzen 7. Natürlich waren es 7, Herr Kapitän. Jetzt hören Sie mal. Sind 7 Leute von Bord gegangen? Ach so, wissen Sie das nicht? Eine gehörte eigentlich gar nicht zu uns. Was heißt das? Na, als ich sagte, dass ich nicht mehr mitmache, da sagte das Mädchen, ob ich das im Ernst meine. Und ich sagte, natürlich, vollster Ernst. Und dann sagte sie, dass dann ein anderer an meiner Stelle das Schiff verlassen würde. Wer? Das sagte sie nicht. Aber sie hätten es besprochen. Noch als wir diese steilen eisernen Treppen heraufgingen, und ich ging als Letzter, das Mädchen vor mir, da kam jemand und sagte, jetzt kehren Sie um, wenn Sie wollen. Und ich kehrte um und ging zurück. Ja. Der andere ging als Letzter, statt meiner die eiserne Treppe hinauf. Ich dachte damals wirklich, es hat keinen Sinn, ich gehe keinen Schritt mehr, mag mit mir geschehen, was geschehen will, ganz egal was. Das war unten. Ich ging wieder nach unten. Aber hier ist die Luft so herrlich. Seien Sie still! Das kann doch nicht sein. Hören Sie, denkst du das? Ja? Das kann doch nicht sein. Was? Er ist doch noch an Bord, hören Sie. Wer? Mein Sohn. Natürlich ist er an Bord. Vorne im Ankerhaus. Soll ich ihn rufen? Ich gehe selbst. Herrlich. Herrlich. Ich glaube, das war so ein Augenblick, wo sich plötzlich das ganze Leben verändert. Das war, als ich hier saß und auf einmal bemerkte, dass ich mitten in einer riesigen Nacht da saß, mit dem Ozean ringsherum, ebenso riesig wie die Nacht. Der lebte und bewegte sich schwach im Dunkeln und ein ganz zarter Wind fasste mich. Und sehen Sie, da auf einmal hatte ich das Gefühl, ganz frei zu sein. Und alles, was geschehen war, ist ganz unwichtig. Nur die Welt, die ungeheure Welt liegt da und atmet mich an. Ich bin nur ein kleiner Angestellter und ein unehrlicher dazu. Axel! Axel! Ich bin nicht Axel. Was machen Sie hier? Wo ist mein Sohn? Ich arbeite hier. Ja? Ich klopfe den Rost von der Kette. Ja, aber mein Sohn! Vorhin war es doch mein Sohn! Nein, Herr Kapitän. Ihr Sohn hat mich gebeten, an seiner Stelle... Was? Warum denn nicht, Herr Kapitän? Das ist doch nichts Verbotenes. Er gab mir ein Pfund Tabak. Dann ist mein Sohn überhaupt nicht hier vorne gewesen. War gar nicht er? Nein, Herr Kapitän. Ich arbeite hier seit 10 Uhr. Axel! Axel! Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Axel! Axel! Wo steckst du? Axel! Was tun Sie denn, Kapitän? Zurück! Sofort zurück! Das hat doch keinen Sinn, wo vorhin die Sandbank war. In 2 Stunden ist doch da. Die Flut darüber weg, ist keine Sandbank mehr, ist eine leere Stelle mit 3 Meter Wasser. Schweigen Sie! Wir gehen zurück! Wir suchen das Meer ab, meinetwegen den ganzen Tag lang. Das ist doch reiner Unsinn, Kapitän. Jede Stunde, jede Reiseminute kostet doch... Das ist mir gleich. Das würde denn die Gesellschaft... Das ist mir gleich. Aber die Leute, von denen lebt doch keiner mehr. Schweigen Sie! Vielleicht ist das eben der Augenblick, wo er den Boden unter den Füßen verliert. Vielleicht kann er sich noch so lange halten. Niemand kann sich so lange halten. Vielleicht ein Fischerboot. Bengtsen. Es könnte doch sein, dass irgendwer zufällig vorbeifährt. Aber ich sagte doch schon, dass... Aber vielleicht doch. Nein. Einer, vielleicht ein einziger. Bei Sonnenaufgang fahren Sie doch sonst hinaus. Nein, aber hier nicht. Aber wir kommen vielleicht gerade zur rechten Zeit hin. Mit äußerster Kraft. Und wenn die Kessel platzen... Aber es ist doch ganz... Aber man kann doch nicht einfach dabei stehen und zusehen. Los! Machen Sie! Machen Sie! Nein. Jetzt wendet das Schiff. Fahren wir wieder zurück auf das offene Meer? Wie herrlich. Das dunkle Meer. Das dunkle Schiff. Der dunkle Himmel. Aber es wird immer heller. Immer heller. Jetzt wird sie bald erscheinen, die Sonne. Kaum zu glauben, dass in dieser Dunkelheit und in dieser Stille der Tag einbrechen wird. Wie ich mich darauf freue. Als wäre ich von neuem zur Welt gekommen. Eine ganz andere, herrliche, riesige Welt. Sie hörten »Das Schiff Esperanza«, Hörspiel von Fred von Hörschelmann. Die Personen und ihre Sprecher waren Grove, Kapitän der Esperanza, Heinz Klevenow, Axel Grove, Stefan Wigger, Bengtsen, erster Steuermann, Hans-Christian Blech, Krucher, Maat, Heinz Schimmelpfennig, Pott, Biak, Kurt Ebbinghaus, ein Matrose, Robert Rathke, ein alter Matrose, Hans Röhr, Megalin, Josef Offenbach, Edna, Julia Costa, der Wirt Sorriso, Hans Schäfer, ein Mann im Heuerbüro, Heinz Rabe, Ton Hans Wurm, Schnitt Malis von Stiedmann, Regie Fritz Schröder-Jahn.